Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, von Radio Lotte und vom FSK zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Auch diese Wutpilger-Ausgabe läuft nicht nach Plan. Alle thematischen Ankündigungen sind hinfällig und sie weichen der Auseinandersetzung mit aktuellen Anlässen. Allerdings wird auch diese Ausgabe sich wieder mit einem historischen Thema auseinandersetzen. In der folgenden Stunde hört ihr ein Gespräch, das ich kürzlich mit Karl-Heinz Delvo, Thomas Seibert und Roger Behrens geführt habe. Ein Gespräch, das sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob der Aufbruch von 1968 in eine Niederlage gemündet ist. Alles Weitere erfahrt ihr gleich. Ich begrüße euch mit dem Song Teresa, Give Me That Knife von No Means No. Aus Anlass des G20-Gipfels bin ich in den ersten Julitagen nach Hamburg gefahren, um dort gemeinsam mit anderen Aktivisten der Freien Radios live von vor Ort zu berichten. Fast eine Woche lang haben wir dort beim Freien Senderkombinat einerseits thematische Morgenmagazine gestaltet, andererseits haben wir das Geschehen in der Stadt verfolgt. Gleichzeitig wollte ich den Besuch in Hamburg als Gelegenheit nutzen, Leute vors Mikrofon zu bringen, mit denen man sonst nur telefonisch sprechen kann. Ich lud mir in Hamburg Karl-Heinz Delvo, Roger Behrens und Thomas Seibert ins Studio ein. Karl-Heinz Delvo ist ehemaliges RAF-Mitglied, setzt sich immer wieder öffentlich mit der Geschichte des bewaffneten Kampfes und der linken Bewegung auseinander und ist heute Mitbetreiber des Leica-Verlags. Roger Behrens ist Mitherausgeber der Zeitschrift Testcard. Er ist Autor zahlreicher Zeitschriften und Zeitungen und setzt sich in der Tradition der kritischen Theorie immer wieder mit der jüngeren Kulturgeschichte auseinander. Thomas Seibert lebt nicht in Hamburg, war aber zu diesem Zeitpunkt zu Gast bei Karl-Heinz Delvo und wurde deshalb spontan zur Gesprächsrunde dazugeladen. Er ist Mitarbeiter bei Medico International und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sein Buch »Ökologie der Existenz« rekonstruiert den gegenwärtigen Zustand des Kapitalismus und geht dafür zum Aufbruch von 1968 zurück. Mit Roger Behrens und Karl-Heinz Delvo war ich schon in vorherigen Interviews gelegentlich auf den Epochenbruch von 1968 zu sprechen gekommen. Um dieses Thema einmal grundlegender anzugehen, habe ich die drei Gäste in Hamburg im Gespräch zu ihrem Verhältnis zu 1968 befragt. Über 1968 zu sprechen, rechtfertigt sich vielleicht gerade durch den gegenwärtigen Zustand der mehr oder weniger radikalen Linken. Diese Linke sieht sich mit einer Übermacht der Verhältnisse konfrontiert und hat den Glauben an eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse selbst oftmals abgeschrieben. Vor einem solchen Hintergrund lohnt sich vielleicht ein Blick in die Geschichte. Denn auch die verbliebenen versprengten Revolutionäre der Nachkriegszeit sahen sich in den 50er und 60er Jahren mit Verhältnissen konfrontiert, die zu betoniert und unveränderbar schienen. Schon kurze Zeit später geriet jedoch einiges ins Wanken. Ich habe deshalb zunächst Karl-Heinz Delvo gefragt, wie er den Aufbruch von 68 wahrgenommen hat und ob es ein unerwarteter Aufbruch gewesen ist. Ob das ein unerwarteter Aufbruch war, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nicht so sagen. Man muss immer bedenken, dass ich 1968 15 Jahre alt war. Ich bin kein 68er in diesem Sinne. Und es ist nur einfach so, in dieser Zeit, in der ich aufgewachsen bin, das lief natürlich über Schule, über Kirche und diese ganzen Geschichten, ist irgendwie die ganze Zeit schon als Jugendlicher, ist irgendwie eine Ablehnung da gewesen von dem, wie die Gesellschaft einem gegenüber aufgetreten ist. Und mehr könnte ich da im Moment nicht zu sagen, oder ich würde vielleicht gerne auf was anderes zu sprechen kommen. Ich meine, ich würde das nicht vergleichen, diese Defensive, in der man sich heute fühlt. Ich glaube, damals haben wir uns gar nicht so sehr in der Defensive gefühlt, sondern damals gab es so die Chance eines Aufbruchs, die sich in diesem ganzen gegenkulturellen Bereich auch real umsetzen konnte. Und das ist ja sozusagen in gewisser Weise ausgereizt worden. Da ist ja unheimlich viel verändert worden. Um zu einem Ergebnis zu kommen, ist es heute alles sozusagen möglich. Im Überbau in der Gesellschaft ist alles möglich, solange eine Prämisse eingehalten wird. Und das ist die Prämisse, du musst dich verkaufen und du bist im Kapitalismus drin und etwas anderes gibt es nicht. Das ist ja so die heutige Prämisse, und damals ist das ja anders gewesen. Damals war ja diese postfaschistische Nachkriegsgesellschaft, die war ja noch total bestimmt und dominiert von dieser ganzen Kriegsgeneration mit ihrer ganzen Härte und Brutalität, mit ihrer militärischen Disziplin und diese Sachen. Und da ist es relativ einfach gewesen, glaube ich, sich dagegen zu stellen und dann andere Lebensformen zu entwickeln. Und das ist uns heute verloren gegangen. Das macht die Situation auf der einen Seite, glaube ich, viel fataler, weil wir uns nicht mehr dieser Illusion hergeben können, dass wir sozusagen innerhalb dieses Systems vielleicht einen anderen Lebensbereich kreieren können und darin so etwas wie das Moment von Freiheit erfahren. Sondern heute sind wir mit diesem Ganzen konfrontiert. Und das Ganze ist aber sowas von übermächtig, sowas von total, dass man wirklich denkt, es gibt hier, da kommt man zurzeit nicht gegen an. Also dieses Gefühl, dass man auf seiner Seite unheimlich wenig hat, das gegenüber dem System als Ganzes, das ist heute offenkundig. Und damals konnte man damals hat man auch nicht viel mehr gehabt, aber man hatte was gegen diese ganzen Verzerrungen des Systems, die es da im Überbau gab. Dagegen hatte man etwas in der Hand gehabt. Und das ist für mich so eine der Kennzeichen. Also ich glaube, dass wenn wir heute von Widerstand reden und von Widerspruch reden, wir von vornherein damit konfrontiert sind, dass wir sagen, ja, wir sind in einer globalisierten Gesellschaft, da ist jetzt 24 Stunden am Tag, da ist mit einer Hochgeschwindigkeit, unser ganzes Leben ist total kapitalistisch bestimmt und da gibt es nichts anderes mehr. Das macht unsere, ich weiß nicht, Verzweifelte, ich bin nicht verzweifelt, aber es macht irgendwie unsere Lage aus, aus der wir heraus nicht wirklich zu einem Widerstand kommen, der uns irgendwie auch vor uns selber glaubwürdig ist. Jetzt hast du 1968 ist ein Aufbruch geschrieben, wo ist die Vorstellung da gewesen ist davon, dass etwas anderes möglich ist, dass sozusagen ja überhaupt sozusagen Möglichkeiten gedacht werden. Jetzt fände ich interessant, genau das abzugleichen, ja vielleicht so ein bisschen organisationshistorisch mit dem Verlauf von 1968, weil wenn man das auf die Organisation bezieht, kann man dann nicht feststellen, dass die 68er-Bewegung relativ schnell auch sozusagen in ein Zerfallsstadium übergegangen ist, wenn man eben ausgeht von der Auflösung des SDS und dann eben der Aufgliederung in die K-Gruppen einerseits, in verschiedene linkskommunistische Gruppierungen auf der anderen Seite und auch in sozusagen die bewaffneten Gruppen. Ist das nicht eine Zerfallsgeschichte, wo mich interessieren würde, inwiefern seid ihr damals auch sozusagen, habt ihr das vielleicht auch das Gefühl gehabt, wir stoßen hier an Grenzen? Naja, ob das jetzt Zerfallsgeschichte ist, wir haben das natürlich, unsere eigene Sache haben wir nie als Zerfallsgeschichte gesehen, sondern als notwendige Konsequenz daraus, dass man über das, wofür die 68er gestanden hat, für was auch der SDS gestanden hat, nämlich für große öffentliche Manifestationen, dass das irgendwie auf der Stelle tritt und dass das nicht entwickelbar ist. Und wir sind damals schon davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Moment der Strategie reinbringen. Nicht. Unter der Strategie haben wir damals den bewaffneten Kampf verstanden, beziehungsweise diejenigen, die die RAF gegründet haben. Ich bin ja da auch erst 1974 dazu gekommen. Und ja, aber was. Also ich kann mit diesem. Ich kann im Moment nicht gar nicht fragen. Okay. Ich würde vielleicht mit Roger machen, weil das fand ich jetzt auch interessant. Karl-Heinz hatte gemeint, er ist 67 oder 68, 15 Jahre alt gewesen. Roger, du bist ja dann auch nochmal sozusagen eine Generation danach quasi, wenn ich es richtig habe, bist du 67 geboren. Das heißt, deine Politisierung fällt eigentlich auch in die Zeit, wo ja sozusagen sich die 68er-Bewegung eigentlich auch ja schon zergliedert hat und ja, wo es zum Beispiel die RAF schon gab, dann in der Zeit, worum Auseinandersetzungen geführt worden sind. Inwiefern hat sozusagen diese Verlaufsform, die dann die Bewegung von 68 angenommen hat, inwiefern hat das deine Politisierung tangiert? Ich bin 67 geboren, das heißt 68 war ich ein Jahr alt. Und mit all dem, was dann sich jeder ausrechnen kann, Anfang der 70er Jahre Einschulung in einem dann im Übrigen ja auch schon Schulsystem oder überhaupt gesellschaftlichen System, was bereits durchsetzt war von diesem sogenannten Marsch durch die Institution. Heißt zum Beispiel auch, das kommt jetzt direkt zur Frage, dass ich habe dann 86 Abitur gemacht in der gymnasialen Oberstufe, mit zum Beispiel einer Großzahl von DKP-Lehrern konfrontiert war. Was das bedeutet, ist, dass 68 auf verschiedensten Ebenen, gerade wenn man dann sozialisiert wird in dieser Zeit, 70er Jahre, 80er Jahre, präsent war, im Guten wie im Negativen, und zwar auch in sich völlig widersprüchlich. Also das heißt, zum Beispiel auf der Ebene der Bildungssozialisation war es klar, dass die Kodierung, die allgemeine Bewusstseinslage eher links war, eher kritisch war, was immer das auch geheißen hat. Ja, aber dass es ein Bewusstsein gab dafür, es gibt auch neue Probleme, auf die man reagieren muss, von bis. Umweltbewegung, Frauenbewegung und so weiter. Also dass das einfach Topoi waren, die waren zum Beispiel auch im Schulunterricht präsent. Zum einen. Zum anderen RAF, Revolutionäre Zellen, 2. Juni, bewaffneter Kampf, wie man es auch immer nennen will, war auch in unterschiedlichster Weise gesellschaftlich präsent. Zum einen, wie die Medien es dargestellt haben, bis hin zur Regenbogenpresse, also nicht die ganze Verhandlung von Stammheim und so weiter, war natürlich auch rein symbolisch enorm attraktiv, wenn man irgendwie ein Protestpotenzial in sich spürte, da zuzugreifen. Ja? Also sich irgendwie auf Schulmappen das RAF-Zeichen zu malen oder so, das war einfach klar, wenn man irgendwie orientiert war gegen die Gesellschaft. Vielleicht noch eine Sache, weil ich glaube, das ist ein springender Punkt. Karl-Heinz, du hast gesprochen von der Übermacht des Systems, die heute da ist. Das ist ja selber eine Figur, die insofern problematisch ist, weil diese Übermacht des Systems auch darin besteht, dass genau diese Übermacht des Systems in der allgemeinen Bewusstseinslage überhaupt nicht präsent ist. Niemand redet mehr vom System im Sinne von, es gibt hier einen durchstrukturierten Herrschaftsapparat, der mit der Logik des Kapitals zu tun hat. Und das war damals klarer, auch wenn es vielleicht falsch war von der Sicht, aber es war klarer, es gibt das System, das kann man angreifen. Und zwar auch auf verschiedensten Ebenen. Auch wenn es sich vielleicht als irreal herausgestellt hat, war das aber etwas, was mich zum Beispiel sozialisationsmäßig in der politischen Sozialisation so weit bestimmt hat, du hast es eben auch nochmal in Bezug auf Organisationsfrage gesagt, man wusste immer, auch wenn es sich als falsch herausgestellt hat, man wusste immer, das, was man politisch macht, ist das Richtige. Und mit diesem Standpunkt ist man auch losgegangen, egal wohin, zu irgendwelchen Polittreffen, zu Demos gegangen, hat sich Bücher mit diesem Bewusstsein durchgelesen. Ja? Also man selber macht das Richtige. Und also insofern auch nochmal diese Konfrontation mit dieser Idee von Verzweiflung, ja? Die hat es in keinem Punkt gegeben. Nun habe ich dich neulich in der Gesprächssituation mal gefragt, Roger, ob du eigentlich Mitglied im Kommunistischen Bund gewesen bist. Die Frage kam vielleicht so ein bisschen daher, dass ich halt irgendwie wusste, dass der KB hier in Hamburg halt irgendwie besonders präsent gewesen ist und sozusagen in vielerlei Hinsicht von den anderen K-Gruppen als Zerfallsprodukt des SDS quasi sich da unterschieden hat. Und du hast gesagt, nein, du warst nicht Mitglied im KB, sondern du warst Mitglied in einer Gruppe, die linkskommunistisch orientiert war oder erst anarchistisch, dann linkskommunistisch, und das war aber sozusagen immer vermischt mit maoistischer Theorie quasi. Und das ist ja sozusagen eine Mischung, die heute so, glaube ich, kaum präsent ist, die eigentlich nicht so ohne weiteres vorstellbar ist. Das würde mich interessieren, wie sozusagen ja so ein Mischungsverhältnis damals zustande gekommen ist quasi. Ja, das ist, also das hat zu tun auch mit viel politischer Naivität, aber die auch damals durchaus produktive Gehalte hatte. Also die Gruppe hieß zunächst Gruppe Junge Anarchisten, jetzt sich 1983, 84 gegründet. Und das war der 1. September Antikriegstags. Damals waren diese Antikriegsdemos noch ein bisschen anders ausgerichtet. Das war so mit meine erste große Demo, wo ich dann die Leute kennenlernte und irgendwie zu denen gestoßen bin. Und nur um das kurz so weiter zu verhandeln, dann gab es in der Werkstatt 3, ein paar Jahre später, ein Diskussionsabend, ist die anarchistische Staatskritik noch aktuell? Und es waren Genossen von der FAU eingeladen und Thomas Ebermann. Und der war auf dem Podium der Einzige, der halbwegs vernünftige Sachen gesagt hat, weswegen wir entschieden haben, wir können uns nicht weiter Anarchisten nennen und müssen uns einen Schrägstrich haben mit Redekommunisten dahinter. Und das brachte uns, mit denen hatten wir eh schon Kontakt, zusammen mit einer weiteren Abspaltung von der FAU, nämlich die FAUR, Freie Arbeiterunion Redekommunisten. Und da waren zum Beispiel Genossen unterwegs, die hatten dann zu Hause auch Stalin hängen, beziehungsweise so der Theoriefundus schöpfte so weitgehend aus den Mao-Schriften. Und in dieser Situation, ja, also mit so einem Hintergrund von Punk, Gegenkultur und so weiter, zuzugreifen auf eine Idee von Kulturrevolution, von über den Widerspruch, über die Praxis von Mao, mit der Idee von, da gibt es irgendwo in der Welt noch was, das ist auch nicht DDR, sondern da lief irgendwas anders, kollektiv, dezentral, was man sich da auch immer zusammenfantasiert hat, war sozusagen die Frage, wie organisiert man sich selber? Einmal mehr, in so einem ganz großen Netz verstrickt von, es gibt auf der Welt noch Orte, die sind anders als das, was wir hier als System bekämpfen, und wir wollen auch keine Partei, können aber mit diesen Parteien sozusagen zusammenarbeiten, sofern sie den Konsens tragen, gegen das System zu sein. Und insofern ergab sich recht schnell, gerade in Hamburg, also KB zum Beispiel, ist ja dann auch, gab es alternative Liste und so weiter, gab es sehr schnell so Übergänge zu ja, unterschiedlichsten auch Resten von K-Gruppen, Neugründung. Wir haben dann sehr viel zusammen gemacht mit, und es ging auch von denen aus, mit dem BWK, Bund Westdeutscher Kommunisten. Das war die Zeit, wo auch gerade KPD mit der GIM zusammenging, also Stalinisten mit Trotzkisten, die Vereinigte Sozialistische Partei. kam noch dazu. Und das war so eine Gemengelage, wo man einfach als Konsens hatte, man ist gegen das System und probiert irgendwas und kann es auch probieren, weil die gesellschaftliche Lage eigentlich nur die Frage stellt, die Frage zulässt, wann kommt die Revolution? Nicht mehr, ob sie überhaupt kommt, sondern das war wirklich so ein Optimismus, wo man ja in Kneipe verhandelt hat, kommt sie jetzt in 5 Wochen oder kommt sie in 5 Jahren? Aber sie kommt. Ne? Völlig naiv, wenn man sich anguckt, was dann 89 passiert ist. Ne? Aber das war zumindest für mich so ein tragendes Moment von Sozialisation politisch. Nun haben wir ja neulich bei einer Veranstaltung auch über 1968 so ein bisschen diskutiert und es ging so ein bisschen um die These, dass der kritische Gestus, der mit 1968 verbunden ist, dass der mittlerweile integriert worden ist oder dass der Kapitalismus sich da als integrationsfähig quasi erwiesen hat. Und ich habe da so ein bisschen widersprochen habe sozusagen darauf hingewiesen, was für heftige Auseinandersetzungen das eigentlich gewesen sind, die mit 1968 verbunden sind und irgendwie darauf verwiesen, dass in der Folgezeit ja sozusagen, also einiges geknirscht hat, wenn man quasi dran denkt, wie viele Leute halt irgendwie vielleicht auch sozusagen mit einer Niederlage nicht klargekommen sind, wie viele Leute sich in den Jahrzehnten danach das Leben vielleicht genommen haben, wie viele Leute auch im Knast gewesen sind eigentlich, wo sozusagen, was für mich Hinweise dafür sind, okay, es gibt Momente davon, die vielleicht nicht integriert worden sind. Und das führt mich dazu, eine Frage an Thomas zu stellen. Ich habe gestern mit Karl-Heinz telefoniert, der meinte, du bist gerade zufällig auch in der Stadt und könnte dich einfach mitbringen. Und er meinte, du hast ein Buch geschrieben, Ökologie der Existenz. Und Karl-Heinz meinte, es geht da auch so ein bisschen um den Kern von 68 quasi. Wenn man auch sozusagen um die Frage von integrierbar oder nicht integrierbar, was wäre dann, wie könnte man so einen Kern denn bestimmen? Okay, also dann 3 Sachen würde ich vielleicht sagen wollen. Das eine ist, gerade wenn es darum geht, wo stehen wir heute, ist es günstig, wenn man den Zeitraum ein bisschen ausweitet. Wenn man also nicht nur die Jahre unmittelbar um 68 in den Blick nimmt, sondern sich anschaut, dass das ja in gewisser Weise in den 50er Jahren anfängt. Ja, und bis in die 80er Jahre reicht. Und irgendwo in den 70ern gibt es einen Bruch, da ist klar, ab jetzt geht es sozusagen, ist der Rücklauf eingetreten. Aber ist man hat so eine lange Zeit erstmal zur Verfügung. Der zweite Punkt wäre die Frage mit der Integration oder mit der Absorption. Da muss man ganz vorsichtig sein, weil eines, was man über den Kapitalismus sagen kann, das ist die weltweit erste und einzige Weltordnung, die sich permanent modernisiert und reorganisiert, indem sie die Kräfte einnimmt und für sich nutzbar macht und für sich verwertet, die gegen den kapitalistischen Prozess aufgebrochen sind. Und jetzt kann man dem pessimistischen Akzent geben und kann sagen, alles hat er bis jetzt integriert, nichts hat getragen. Man muss es aber, ich denke, dass man es anders sehen muss, dass das ein unabgeschlossener Wettlauf in gewisser Weise ist, dass man nichts integrieren kann und es völlig schadlos macht. Das funktioniert einfach nicht. Und dass jede Stärkung durch die Integration von widerstrebenden Momenten natürlich gleichzeitig eine Schwächung ist, gleichzeitig eine totale Veränderung ist. Es gibt eine Formulierung, die Boltanski-Ciappello gebraucht haben in ihrem Buch Der neue Geist des Kapitalismus, wo sie sagen, es gibt diesen Wettlauf, muss man eigentlich so denken, und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt eine permanente Emanzipation durch den Kapitalismus, sogar durch die ganzen zerstörerischen Effekte, aber alle zerstörerischen Effekte haben gleichzeitig ihr emanzipatorisches Moment. Und es gibt eine Emanzipation vom Kapitalismus. Und das ist die permanente Auseinandersetzung. Man würde das jetzt falsch verstehen, wenn man sagen würde, na, dann ist es doch eigentlich ganz gut. Nein, es ist brandgefährlich und im Grunde kann der Planet vernichtet werden. Trotzdem stimmt es, dass es diese Momente sind. Wenn man sich jetzt zum Beispiel allein einfach die Bewegungen der Migration anschaut, dann halte ich es für übertrieben, wenn manche Leute sagen, das ist die Autonomie der Migration und der freie Aufbruch und so weiter. Das stimmt offensichtlich nicht. Die Leute werden getrieben in diese Bewegung rein, zum Teil von ganz fürchterlichen Ereignissen. Gleichzeitig ist es immer ein Moment von Emanzipation. Leute, die jetzt anfangen, in irgendeiner europäischen Stadt Ankunft zu finden und sich dort ein neues Leben aufzubauen, bei allem Elend, das sie dahin getrieben hat, bei allem Unglück, das sie erfahren mussten, bei allem Leiden, das sie auf dem Weg erfahren haben, sind in einer Situation, die im Vergleich zu dem, wo sie herkommen, eine Befreiungssituation ist. Und um das jetzt auf 68 zurückzubeziehen und auf den Unterschied zu heute. Ich kann das bestätigen, was Roger gerade gesagt hat. Ich bin ja irgendwie zwischen den beiden. Ich bin das Weltenkind in der Mitte. Ich bin quasi 71 hatte ich meine erste Hausbesetzung als 14-Jähriger. Und was mir heute fehlt, vollkommen, ist das, wovon Roger und auch Karl-Heinz gesprochen haben. Dieses Gefühl, alles ist möglich. Ich komme zum Beispiel aus einer Gruppe, da haben fast alle die Lehre und die Schule abgebrochen. Weil wir gedacht haben, in 5 Jahren ist Revolution, wozu brauche ich Abitur? Ja? Das hatte halluzinatorische Züge, ganz offensichtlich. Dennoch hat es natürlich eine bleibende Erfahrung vermittelt. Und dieser Hintergrund, dieses Gefühl, von dem man getragen war, alles ist möglich, wir kriegen das hin. Und natürlich wird es problematisch sein, aber wir drehen das irgendwie. Das ist das, was mir heute zu fehlen scheint. Ich habe das Gefühl, dass gerade auch sozusagen in der jungen Linken eine Verängstigung herrscht, eine prinzipielle Verängstigung, eine Enge des Horizonts, die ich ganz unverständlich finde, weil ich in gewisser Weise diesen Schwung habe immer aufbewahren können. Also diese Erfahrung, die man einmal gemacht hat, trotz dass man gesehen hat, dass es natürlich halluzinatorisch war, die Revolution ist nicht gekommen innerhalb von 5 Jahren. Gleichzeitig denke ich dann aber manchmal, und das wäre jetzt der Punkt, warum man den Zeitraum größer machen muss, warum man sich nicht auf ein Datum fixieren darf. Es gibt einen Film, ich glaube aus den frühen 60er Jahren, Außer Atem heißt er. Das ist ein französischer Film mit Belmondo und da geht es um eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen Amerikanerin, die den üblichen Tourismus in Europa macht und einem Pariser Kleingangster, Belmondo. Und da ist einerseits überhaupt nichts von 68 spürbar in Bezug auf das, was dann politisch geschieht. Offiziell ist das überhaupt kein politischer Film. Politik spielt keine Rolle in dem Film, offiziell. Ja. Gleichzeitig aber werden da zwei Leben vorgeführt von Leuten, die in einer Situation von Ratlosigkeit sind und die aber mit dieser völligen Ratlosigkeit anfangen, sozusagen sich in dieser Ratlosigkeit ihre eigene Welt zu bauen. Und manchmal habe ich das Gefühl, und das widerspricht jetzt einerseits diese Erfahrung, die Leute heute sind so fürchterlich verängstigt und haben gar keine Vorstellung. Und das zeigt sich insbesondere, wenn man die Forderungen sich anguckt, die radikale Linke stellen. Wo ich immer denke, das sind ordentlich sozialdemokratische Projekte und man muss nicht gegen jedes sozialdemokratische Projekt sein, aber wieso müssen Linksradikale Vorstellungen, zu wem gehört die Stadt, entwickeln, die bestenfalls sozialdemokratisch sind? Das erschreckt mich immer. Und gleichzeitig aber komme ich immer wieder in Situationen, wo ich mit Leuten ins Gespräch komme und habe das Gefühl, die sind wie die beiden aus Außer Atem. Und Außer Atem war jetzt, wenn ich richtig liege, glaube ich, 62, irgendwie um den Dreh. Ja? Und dann habe ich das Gefühl, es ist 62. Und was der eigentliche Durchbruch jetzt am engeren Datum 68 war, war das unerwartete Zusammenfließen von unendlich vielen Bewegungen, von Revolte und von dem Sich-Erleben von Alternativen. Bis zu diesem Zusammenfließen war das kein politisches Projekt, sondern war das irgend so was, was diese Leute getragen hat in dem Film Außer Atem. Wo ich glaube, ich treffe heute permanent auf Leute, von denen ich irgendwie das Gefühl habe, die sind doch wie die beiden, wie Belmondo und ich habe leider den Namen vergessen. Von Jean Siebert. Jean Siebert, genau. Ah, super. Genau. Und ich habe dann immer das Gefühl, das sind lauter kleine Belmondos und Siebergs vor diesem Zusammenfließen, das dann 6 Jahre später stattfindet. Und das ist, glaube ich, das positive Moment an der gegenwärtigen Situation in einer Hinsicht. Man kann diese Spekulation wagen. Es ist wie 62. Es gibt eine ungeheure Ratlosigkeit. Es gibt eine ungeheure Unzufriedenheit. Es gibt ein klares Bewusstsein darüber, dass die herrschenden Verhältnisse einem überhaupt kein Angebot mehr zu machen haben. Aber man weiß auch gar nicht, was man dagegen machen könnte. Und in gewisser Weise schlägt man sich durch, wie sich Belmondo und Sieberg durchschlagen. Aber da ist ein gewisser Drive drin. Der Film endet ja damit, dass Belmondo erschossen wird, der Kleingangster. Und Belmondo hat vorher immer so eine typische Bewegung gemacht, sich mit dem Daumen über die Lippe gefahren. Und jetzt liegt er, auf der Straße und stirbt. Und Jean Sieberg steht neben ihm. Und dann endet der Film mit einem Bild, wie Jean Sieberg sich ebenso mit dem Daumen über die Lippe fährt. Und dieses Moment, manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch ein starkes Moment. Wenn man das jetzt noch mit der Absorptionsfrage oder mit dieser Integrationsfrage zusammenbringt, das ist dieses wesentliche Moment. Jede Bewegung der Revolte wird vom Kapitalismus absorbiert und verwertbar gemacht, weil Kapitalismus eine Ordnung ist, die genau so funktioniert. Das sind ja diese hymnischen Sätze von Marx im Manifest, wie der Kapitalismus eine permanente Erneuerungsmaschine ist. Und dennoch ist es ja gleichzeitig immer so gewesen, dass die Aufbrüche über den Kapitalismus rausgeschossen sind. Und das Spiel ist überhaupt nicht zu Ende. Da sind wir mittendrin, glaube ich. Jetzt hast du an 68 dieses Moment betont, sozusagen dieses Gefühl und die Vorstellung, alles ist möglich. Das habt ihr beide auch sozusagen angebracht. Und ich finde, wenn man das sozusagen im Rückblick feststellt, als sozusagen einen wesentlichen Moment, der ja sozusagen auch diese Erweiterung vielleicht auch ausgemacht hat, dann fände ich das ja interessant, ob man feststellen kann, aus welchen Konstellationen so ein Gefühl entspringt. Also du hast jetzt das Zusammenfließen von sozusagen diesen verschiedenen Bewegungen genannt, aber vielleicht kann man das noch spezifizieren. Das ist eine Frage, die ich in die Runde stelle. Welche Konstellationen machen es möglich, dass es vorstellbar ist, alles ist möglich? Ich weiß nicht, ein klein bisschen würde ich, für, was meine Geschichte betrifft, dem widersprechen, weil ich war gar nicht so optimistisch in diesem Sinne, dass ich gedacht habe, alles ist möglich. Ich habe das bei Freunden gesehen, die haben das gesagt. Es ist bei mir, glaube ich, ein anderer Grund gewesen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass dieses System sozusagen so versucht, auf mich zuzugreifen, dass es mich sozusagen komplett umwandelt, komplett anders strukturiert. Und das habe ich wirklich als eine Bedrohung empfunden. Ich habe das als eine reale Bedrohung empfunden und das wollte ich nicht. Das war so das, was ich unter keinen Umständen wollte. Und ich würde einfach den bewaffneten Kampf in einer bestimmten Zeit, ich rede nicht von denen, die das 1970 gegründet haben, aber sozusagen von unserer Zeit, wir haben ja, unsere Aktion ist ja 1975 gelaufen, da hat man ja schon gemerkt, man hat ja schon ab 1974 mit dem Tod von Holger Mainz hat man schon gemerkt, da ist so eine Scheidegrenze da. Dass so es fing dann an, auch in dem radikaleren Bekanntenkreis, dass die Leute gesagt haben, ich gehe jetzt doch noch mal auf die Uni oder sowas, oder ich mache noch irgendetwas anderes, was so sozusagen mit irgendeinem Leben innerhalb des Systems verbunden war. Und ich habe zu diesen Leuten gehört, die das nicht wollten, weil ich immer gedacht habe, das könnte man als Schwäche sehen, wie auch immer, das ist mir jetzt an diesem Punkt, wäre mir das egal. Ich habe nur gedacht, ich werde sozusagen, dieser Zugriff auf mich, der vernichtet mich am Ende. Und ich glaube, das ist ja diese Sache gewesen, aus der aus meiner Sicht auch so vieles aus 68 herausgekommen ist. Da gab es einfach diesen Modernisierungsschub in der Gesellschaft, der über diesen 8-Stunden-Tag des Kapitals hinausgegangen ist. Und jetzt auf einmal hat man gemerkt, alle Bereiche des Lebens werden kapitalisiert und werden zugegriffen. Und es bleibt eigentlich gar nichts übrig, als nur in irgendeiner Form Appendix der Verhältnisse zu werden. Und das war für mich eine Sache, wo ich einfach, das wollte ich nicht. Das ist aber mehr eine defensive Geschichte. Ich habe nie zu den Leuten gehört, die gesagt haben, in 5 Jahren haben wir die Revolution oder sonst was. Im Gegenteil, also ehrlich gesagt, habe ich gedacht, naja, wenn ich Glück habe, kann ich 2 Jahre kämpfen oder 3 oder 5 oder sowas. Entweder bin ich ein Toter oder bin ich im Gefängnis. Das waren ja diese Möglichkeiten, die es gab. Und irgendwann, das hat man natürlich drauf gehofft, irgendwann kommt da eine große Bewegung und dann lösen sich die bewaffneten Gruppen innerhalb dieser großen Bewegung auf. Aber wann das kommt oder sowas, das hätte nie eine Prognose gesagt. Das war nur für mich diese Unmöglichkeit, die kann ich heute noch irgendwie fassen. Es war irgendwie so eine Unmöglichkeit da, sich irgendwie in dieses System zu integrieren. Und deswegen dieses alles ist möglich oder wir werden siegen oder sowas, das hat man zwar damals gesagt, aber ich wusste auch, wir können auch verlieren. Nicht? Ich meine, damals haben sich alle Anfang der 70er Jahre mit dem Spanischen Bürgerkrieg beschäftigt, der ist so aktualisiert worden. Und du hast auch gesehen, meine Güte, was waren das für riesige Bewegungen? Und die haben verloren, geschichtlich verloren, ganz einfach. Danach hat dann 40 Jahre Faschismus geherrscht in Spanien und da ist nichts übrig geblieben. Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt hatte, wusste, das kann auch dann nehmen, aber ich wollte da nicht rein. Ich bin ja gerade dabei, weil ich mit in so einer Vorbereitungsgruppe bin, die so einen Kongress in Wien vorbereitet zur Dialektik der Befreiung. Und ich habe gerade dazu nochmal die Texte von Marcuse gelesen von 1967. Und dann sagt er ja auch in diesen Texten, dieses System verkrüppelt uns, nicht? Der Mensch wird über diese Warengesellschaft innerlich, wird richtig deformiert und verkrüppelt. Und das ist ja so das Gefühl gewesen, was du damals hast. Und hast du gedacht, das willst du nicht. Da schmeißt du dich sozusagen mit deinem ganzen Leben dagegen. Es hat nicht geklappt. So, es hat geklappt insoweit, als ich sagen könnte, wir haben uns nicht überwunden oder sowas. Unser Konzept ist gescheitert, wir haben verloren, aber ich finde nicht, dass ich besiegt worden bin. Das kann ich für mich eindeutig sagen, und ich kenne einige, die das nicht nur innerhalb aus diesen bewaffneten Gruppen, das gibt auch außerhalb dieser, das ist jetzt nicht an diese bewaffneten Gruppen gebunden, die das haben, aber das ist im Moment, wir sind nicht besiegt worden, aber es gelingt uns nicht, irgendwie eine Vorstellung von Offensive, das heißt ja auch eine Vorstellung von einem Ziel zu entwickeln, wo man sagen könnte, ja, damit ist eine ganz andere Idee in der Welt drin, mit dem es, mit Thomas vor kurzem hatten wir drüber gesprochen, über die Frage von tauschwertfreien Zonen, nicht, dass das vielleicht mal so etwas ist, dass wenn sowas entsteht, dass da, also als Gedanke, dass das so fassbar ist, dass man die Dinge nicht mehr besitzen muss, sondern dass die Dinge da sind und man kann sie in irgendeiner Form gebrauchen, wenn sowas vielleicht in einem größeren Maße in der Gesellschaft entsteht, dass man sich dann vorstellen kann, dass auch nochmal so ein Aufbruch kommt. Weil dann hat man irgendwie ein bestimmtes Ziel vor sich. Aber das ist in Wirklichkeit, zurzeit ist das noch nicht aktuell oder konkret. Wie hast du das wahrgenommen, Roger? War das bei dir auch da, dieses Gefühl, alles ist möglich? Oder eher sozusagen Bedürfnis danach, einen Zugriff zu verhindern, den man nicht will? Also ich habe das ja eben auch gesagt, es ist zumindest für die dann bei mir zweite 80er Jahre nicht ein Gefühl war, sondern gewissermaßen das Vorzeichen, mit dem Politik gemacht wurde. Aber trotzdem ist diese Klarstellung jetzt von dir, auch wenn sie persönlich gehalten ist, ja nochmal sehr wichtig, weil man sich ja durchaus fragen kann, was heißt überhaupt Möglichkeit? Und es ist ja durchaus auch ein philosophisch nicht unwichtiger Begriff, gerade auch für Marcuse. Du hast ihn jetzt erwähnt, Versuch über die Befreiung. Der hat 67 seinen Vortrag Ende der Utopie in Berlin. Und da hat er einen Utopiebegriff, der unterscheidet sich eigentlich von dem, was bis zu dem Zeitpunkt auch zum Beispiel bei Ernst Bloch ganz stark war mit konkreter Utopie und so weiter. Nämlich ist für Marcuse Utopie eben nicht das Mögliche, sondern das Unmögliche. Also das heißt, was er mit Ende der Utopie meint, ist, dass jetzt, da schon 67, eine Situation in der Welt da ist, wo man nicht mehr abfällig sagen kann, das ist doch Utopie im Sinne von, das ist unmöglich, das wird eh nicht passieren. Sondern es ist gerade mit den fortschrittlichen Kräften, Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus und dann den beginnenden außerparlamentarischen Oppositionsbewegung weltweit eine Situation eingetreten, wo sich Möglichkeiten ergeben, die realisierbar sind. Das, auch wenn jetzt wieder der Unmöglichkeitsbegriff ins Spiel kommt, das prägt natürlich diese Parole, seid realistisch, fordert das Unmögliche. Ich will das nochmal in einer größeren Konstellation kurz aufspannen, weil ich dachte vorhin auch schon an diesen Essay von Marcuse, Versuch über die Befreiung, wo er diese Kategorie der neuen Sensibilität hat. Also was, weil das die Frage war, was treibt eigentlich Leute dazu, was trieb uns dazu, irgendwie zu denken, da geht was oder da sind zumindest Spielräume da. Marcuse versucht es ja in Konstellation zu bringen vor dem Hintergrund seines eindimensionalen Menschen. Und das ein Motiv im eindimensionalen Menschen ist ja zu sagen, wir hatten bisher vielleicht sowas wie eine kritische Kultur, wie eine Form von Kunst, wo man ästhetisch sich Gegenentwürfe machen konnte und so weiter. Jetzt hat der Kapitalismus einen Zustand erreicht, wo er in gewisser Weise eine Wirklichkeit liefert, die jeder Form von Gegenkunst, von gegenästhetischen Entwürfen voraussetzt. Ja? Die Wirklichkeit, die der Kapitalismus schafft, ist auf der Ebene von Bedürfnisbefriedigung. Ich will Entspannung haben, ich will Unterhaltung haben. Ist der einfach bequemer. Fernsehen ist einfacher, als sich mit irgendeiner Oper oder einem Kunstwerk oder meinetwegen sogar mit einem Godard-Film auseinanderzusetzen. Also Fernsehberieselung. Wo ist das eingespannt? Drei Begriffe möchte ich ins Spiel bringen. Gewalt, Herrschaft und Autoritarismus. Die Begriffe hängen zusammen. Das sind ja auch bestimmte Fragen gewesen in der Linken. Und zwar nicht nur in der Frage des bewaffneten Kampfes, bis eigentlich in die 90er Jahre sogar rein. Nämlich die Diagnose, dass das System, was man bekämpft, ein Herrschaftssystem ist. Und das kann benannt werden. Das, meine ich, wird heute nicht mehr in der Klarheit benannt. Ja? Dass dieses Herrschaftssystem basiert auf einem enorm aggressiven Autoritarismus. Den kann man personell festmachen, da gibt es Personen, die verantwortlich sind, der ist aber vor allen Dingen auch strukturell da, bis in die Institution rein, bis auch in die Widersprüche, die man selber erfährt, Schule und so weiter. Alles Institutionen, die geprägt sind strukturell vom Autoritarismus, aber gleichzeitig kann man sich mit einer antiautoritären Position dagegen bewegen. Und das scheint mir verschwunden zu sein, nämlich gerade vor dem Hintergrund, sich dann nochmal zu erinnern, was Marcuse meint mit dieser neuen Sensibilität. Also wirklich eine, er nennt das ja dann eine biologische Grundlage des Sozialismus, dass man gewissermaßen in die Welt kommt, sozialisiert wird, in einem Elternhaus, wo auch dieser Autoritarismus eine Rolle spielt, egal wie nett die Eltern sind, in einer Schule, die nach wie vor auch sogar noch Prügelstrafe kennt und so weiter, wo man das Bewusstsein hat, das will man einfach nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und zwar gerade in einer Welt, die ja zunehmend Annehmlichkeiten bietet, wo das auch nicht mehr adäquat ist. Ja, der Kapitalismus kann sozusagen in dieser Situation 68 folgende bis in die 80er Jahre nicht ein autoritäres System aufrechterhalten, wenn er gleichzeitig sagt, hier kann man zum Beispiel auch im spanischen Faschismus schön Urlaub machen. Nicht? Also das kommt ja auch noch dazu, das wollte ich noch anmerken, weil du sagtest 40 Jahre. Wir sind ja auch in einer Zeit, wo zum Beispiel diese Gewaltverhältnisse globalisiert gesehen in Brasilien, in großen Teilen Afrikas, auch in Asien, in Südamerika ohnehin, also neben Brasilien natürlich Chile, Argentinien und so weiter, Militärdiktaturen haben, ja, die auch, und das wäre ein weiterer Begriff, sowas erzeugen von den Lebensverhältnissen wie Normalität. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Situation, um da jetzt einen Sprung zu machen nach heute. Wir haben ja heute Normalverhältnisse, in denen wir Zwänge viel weniger oder Menschen allgemein Zwänge viel weniger als Ohnmachtserfahrung haben, sondern schlichtweg als so eine Normalerfahrung, wo es irgendwie geht, wo man sich irgendwie durchwurschtelt. Und dann, wenn Ohnmacht da ist, die völlig individualisiert landet bei, was weiß ich, psychischen Krankheiten und auch Schicksalsversagung und so weiter. Ich muss das Gespräch leider sozusagen in eine abschließende Frage überführen, weil wir 10 nach 10 hier rausgeschmissen werden aus dem Studio. Karl-Heinz, du hast so ein bisschen argumentiert gegen sozusagen das, was ich als starkes Stichwort gebracht habe, nämlich das der Niederlage und hast sozusagen gesagt, dass du glaubst, du bist nicht besiegt worden. Als Frage an euch drei gerichtet, könnt ihr das verstehen, dass die nachgeborene Generation, also ich bin sozusagen 88 geboren, also 20 Jahre nach 68, diesen Aufbruch, der mit 1968 verbunden ist, dass den als Niederlage wahrnimmt. Ich selber befinde mich immer wieder in Diskussionen, wo ich eigentlich dagegen auch versuche zu argumentieren. Also gerade bei jüngeren Linken, finde ich, wird sehr abschätzig ganz oft über 68 geredet und es gibt da eher ein Abgrenzungsbedürfnis und ich komme dann irgendwie so ein großes Interesse daran, mich mit so revolutionären historischen Situationen auseinanderzusetzen. Und wenn man halt tiefer reingeht, merkt man, okay, bestimmte Bilder von 68 stimmen einfach nicht. Und da war eine Auseinandersetzung, die ist anders als das, was man so abtun kann oder so. Und trotzdem kann ich sozusagen diese Position verstehen. Deswegen, weil ich glaube, dass bestimmte kulturelle Formen von 1968 sozusagen eingegangen sind in das, von dem man sich beherrscht fühlt heute. Und das andere ist, glaube ich, dass dann das halluzinatorische Moment, das du sozusagen, Thomas, ins Spiel gebracht hattest, dass das einem heute sozusagen als Phrase halt übrig bleibt. Und das will man nicht, wenn man ein bisschen das Bedürfnis hat, eine Auseinandersetzung zu führen, bei der es wirklich um was geht. Also deswegen nochmal als Frage, könnt ihr dieses das Verstehen, dass man halt 68 als Niederlage wahrnimmt heute? Ich kann das natürlich irgendwo verstehen, dass man das als Niederlage wahrnimmt, insbesondere weil, wie gesagt, über diese Integration von all dem, was man im gesellschaftlichen Überbau verändert hat, dass das natürlich in Herrschaftstechniken eingeflossen ist. Aber ich habe auch nochmal einen anderen Blick auf 68, nicht bis 68 ich auch sowas gewesen wie die Entdeckung des Subjekts jenseits bisheriger traditioneller Organisationsformen, also alle wir, die wir hier sitzen oder die ich kenne, auch wenn es einmal K-Gruppen waren, sie haben mit diesem Proletariatsbegriff gebrochen, mit diesem Organisationen, und man hat sozusagen das Subjekt entdeckt und nicht nur dieses Subjekt entdeckt, in dem es jetzt hier ein großes Ich gibt, sondern man hat das Subjekt entdeckt als etwas, was selber auch Ziel der Veränderung ist, die ich mit meiner Politik mache. Nicht? Das fand ich sehr schön von Jürgen Krahl. Das ist für mich eine der besten Reden, dieses Organisationsreferat, was Krahl und Kutschke damals gemacht haben, wo er sozusagen darin artikuliert, wir müssen eine Praxis entwickeln, weil über dieses Entwickeln der Praxis fällt sozusagen das, was wir als Praxis entäußern, das scheint auf uns zurück, und darüber verändern wir uns auch. Wir haben uns also auch selbst begriffen als Leute, die von diesem System in irgendeiner Form infiziert sind und die auch unheimlich viel Falsches in sich haben, was sozusagen auch angegangen werden muss. Und das finde ich was Besonderes darin, dass das Subjekt sich auch verstanden hat als etwas, das in sich auch in vielem falsch ist und das man verändern muss. Ich würde vielleicht das einfach nur mal, also einerseits, ich will gerne vorher festhalten, dass ich diese ganze Frage quasi der, wie soll man sagen, planetarischen Zerstörung, dass ich das so stehen lasse, dass das eine Tendenz ist und dass es sehr wohl alles so enden kann. Ja. Und das vorausgesetzt, will ich aber einfach den Blick kleiner stellen, weil ich diesen Diskurs, von dem du jetzt gesprochen hast, 68 als Niederlage und dann diese fürchterliche Retro-Bewegung, die im Moment unter jüngeren Linken stattfindet, dass man irgendwie in diesen ganzen ML-Irrwitz zurück will und unbedingt Klassenpolitik machen will und so weiter, und alles andere ist dann nur noch Identitätspolitik und führt zu den Grünen und so weiter. Ich halte das für ganz, ganz fatal und möchte es an zwei, möchte zu dieser Problematik Integration oder Absorption zurückkehren, das an zwei Prozessen schildern, die für viele Jüngere gar nicht wahrnehmbar sind, weil sie das selbstverständlich finden. Ich war vor einigen Zeit an der Uni eingeladen und sollte reden über die Jobberbewegung der 70er Jahre. Und saß jetzt zusammen mit Leuten, die alle einen einzigen Horror haben, nämlich ihre Prekarisierung. Und dann habe ich erzählt, wie wir in den 70ern in einem uns vollkommen sicher sahen, wie das Scherbenlied hieß, ich will nicht werden, was mein Vater ist, also die Vorstellung, Normalarbeitsverhältnis, von der Einstellung bis zur Rente, Kinderchen bekommen, eine schöne Frau haben, alle drei Jahre ein neues Auto, jedes Jahr in Urlaub fahren und so weiter. Und das ist das ganze Leben und das steht schon fest, wenn man mit 18 seinen Vertrag bekommt. Dann habe ich gesagt, das war für uns der Horror und die Hölle und da wollten wir raus. Und dann haben wir dieses Joberleben angefangen und ich habe richtig gemerkt, wie die Leute mich angeguckt haben als jemand, der total bekloppt ist, ja, weil sie gar nichts anderes wollten als einen festen Arbeitsvertrag. Ja, und diese Entschiedenheit, mit der ich gesagt habe, das war die Hölle, die Vorstellung, haben die wirklich gedacht, ich bin von einem anderen Stern. Ich würde jetzt sagen, was hat das jetzt mit 68 als Niederlage zu tun? Das hat damit zu tun, dass natürlich, wir waren in gewisser Weise die Avantgarde der neoliberalen Prekarisierung. Wir haben das freiwillig gemacht, was ab den 80ern zwangsweise allen aufoktroyiert worden ist. Warum das nicht eine Niederlage ist, das hat genau mit diesem Spezifikum des Kapitalismus zu tun, eine Ordnung zu sein, die sich reproduziert durch permanente Integration der Revolten gegen sie. Ja, das ist so gewesen. Der ganze Aufbruch der Jobberinnenbewegung, diese ganze Idee, die wir hatten und an der ich auch immer festgehalten habe, ist quasi überlagert durch diese Erfahrung neoliberaler Prekarisierung. Aber was heißt das denn? Jetzt auf diese gegenwärtige Stimmung. Will man zurück zum Normalarbeitsverhältnis? Will man zurück zu einer Normalarbeitsbiografie oder muss man sich die Frage stellen, ich halte fest an dem Aufgebrochensein der Biografie, an dem Wegfall dessen, dass meine Biografie bestimmt gewesen sein wird durch mein Berufsleben mit einer höchstens zwei Einstellungen. Daran halte ich fest, weil das ist ein Gewinn, auch wenn das neoliberal umgedreht worden ist. Das ist eine Errungenschaft der Revolte. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, und dann bin ich bei dem Gespräch, das wir mit Karl-Heinz hatten, über tauschwertfreie Zonen und so weiter, dann muss man sich noch heute die Frage stellen, wie verbindet man das Festhalten an einer nicht mehr durch die Arbeit bestimmten Biografie? Ja, das ist gesetzt. Wir haben das erkämpfen müssen. Heute müssen zwangsläufig alle Leute das machen. Aber das ist doch ein Fortschritt. Da will man doch nicht zurück. Sondern die Frage ist doch, wie verbindet man das beispielsweise mit der Perspektive der Herstellung einer Postwachstumsgesellschaft, eines Ausstiegs aus dem ganzen produktivistisch-konsumistischen Modell und so weiter. Das sind die Fragestellungen. Dass man sich das heute fragen muss, liegt an 68 und an der Folgezeit. Und insofern ist es eben nicht eine Niederlage. Ja, es ist integriert worden, aber es definiert durch die Integration, definiert es das Niveau, auf dem neue Kämpfe aufsitzen müssen, ihren Weg beginnen müssen. Und dasselbe ließe sich, um das ein zweites plastisches Beispiel zu machen, was vielleicht auch Leuten nicht anschaulich ist, weil sie darin aufgewachsen sind. Als ich jung war, gab es nicht-deutsche Menschen in Rüsselsheim, lediglich in der Form der Wohnheime am Stadtrand, wo die kaserniert waren. Ja. Unter der Woche hat man sie so gut wie gar nicht gesehen, weil sie im Opel waren, in der Fabrik von morgens bis abends und abends in ihr Wohnheim sind. Und am Wochenende hat man sie gesehen, weil der Bahnhof von Rüsselsheim ein Basar war. Am Samstag, Sonntag waren sämtliche migrantischen Arbeiter vom Opel dort am Bahnhof. Es gab keinen Kebabladen, es gab eine Pizzeria, es gab nichts dergleichen. Die Welt heute ist eine komplett andere Welt. Ja, wir müssen heute eine Frage stellen, wie wir, das ist ja ein zentraler Punkt, wie wir das Migrationsregime, das herrschende Migrationsregime bekämpfen, indem wir die Städte, die Ankunftsstädte der Fremden sind und die das so sind in einem Ausmaß, das hätte ich mir nicht träumen lassen, wie heute die Städte gestaltet sind, durch die Präsenz von nichtdeutschen Menschen. Ja. Heute müssen wir die Frage stellen, wie wir angesichts des Migrationsregimes möglicherweise diese Städte zu Ausgangsbasen machen der Kämpfe gegen das Migrationsregime, was gleichzeitig bedeuten wird, wir verändern das Verhältnis beispielsweise der Stadt als politische Einheit zum nationalen Staat als politische Einheit, zu einer Einrichtung wie der Europäischen Union als politische Einheit. Wir müssen das alles zusammendenken, müssen dort eine Vorstellung entwickeln, die Autonomie postmigrantischer Städte als Kernpunkt hat und gleichzeitig den Nationalstaat überwindet. Wir haben keine Antwort auf diese Fragestellung. Die Fragestellung haben wir. Und diese Fragestellung können wir überhaupt nur haben, weil es die Kämpfe der letzten Jahrzehnte gegeben hat. Und das ist das Moment, so muss man die Integration und die Absorption, die ich überhaupt nicht bestreite, und die Zerstörungstendenz, das hatte ich am Anfang gesagt, die bestreite ich nicht. Dennoch, das Niveau, das uns zugewiesen ist, als das Niveau, auf dem wir unsere Kämpfe zu führen haben, ist durch die vorangegangenen Kämpfe und deren Integration eingerichtet worden. Dafür bin ich dankbar, dass das so ist, dass wir heute diese Möglichkeit haben, wie wir heute den Kampf gegen ein höllisches Migrationsregime führen müssen. Dass wir diese Frage überhaupt stellen können, verdankt sich den Kämpfen der letzten Jahrzehnte. Und vor dieser Herausforderung, auf die ich jetzt so wenig eine Antwort habe wie andere, wie man es tatsächlich macht, vor dieser Herausforderung versagt man vollständig, wenn man jetzt sagt, Ökologie, Feminismus, Antirassismus, ist alles identitätspolitischer Quatsch, wir gehen jetzt zurück zu den Hardcore-Fragestellungen und die haben mit der Klasse zu tun. Dann hat man schon vollkommen versagt vor den Fragestellungen überhaupt. Das scheint mir der Punkt zu sein, von dem man die Frage von Niederlage und Sieg stellen muss. Die ist so einfach gar nicht zu beantworten, weil es viel, viel komplexer ist. Zuletzt hörtet ihr hier Thomas Seibert. Außerdem waren am Gespräch beteiligt Roger Behrens und Karl-Heinz Delwo. Ich habe mit ihnen über den Epochenbruch von 1968 gesprochen. Dieses Gespräch habe ich am 5. Juli im Studio 2 des FSK in Hamburg geführt. Nach dem Ende des Interviews im Studio haben wir dann noch recht lebhaft weiter diskutiert. Insbesondere die Positionen von Thomas Seibert sind hier auch auf kritische Nachfragen gestoßen. Nun bleibt das Diskutieren den Hörerinnen und Hörern überlassen. Falls Bedarf besteht, kann dieses Interview auch nachgehört werden. Es steht zur Verfügung unter freie-radios.net. Unter Bedienung der dort integrierten Suchmaschine ist das Gespräch leicht zu finden. Das war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wutpilger Streifzüge hört ihr an jedem dritten Donnerstag ab 21.30 Uhr auf Radio Korax, an jedem vierten Donnerstag ab 18 Uhr auf Radio Lotte, beim FSK in Hamburg an jedem vierten Sonntag ab 14 Uhr. Wir schließen musikalisch mit einem weiteren Song von No Means No. Thematisch passend schwankt dieser Song hin und her zwischen Sieg und Niederlage. Ihr hört den Song Victory von No Means No vom Album Small Parts Isolated and Destroyed. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Out for them. They are gone.